Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang Samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanam buddho bhagava Ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditabbo vinyuhi. Ti supatipanno bhagavato savakasango ujupatipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno bhagavato savakasango, Samichipatipanno bhagavato savakasango, Yadidam chatari purisa yugani artha purisa pugala esa bhagavato savakasango, Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati evang buddhang saranthanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va champitattam va lomahamso nahesatiyati. So. Der erste Tag, wir haben gesprochen über die fünf Dhammas, fünf Phänomene, die Ausübung von Moralität erklären. Und gestern haben wir angefangen mit den sozusagen mit vier Elementen oder vier Phänomenen, die eng mit Hütung der Sinne verbunden sind und sozusagen die sich nicht von Hüten der Sinne trennen lassen. Und Hüten der Sinne ist natürlich die Voraussetzung für, dass man die fünf Hindernisse verlässt. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich Samatha und Vipassana üben kann. Ohne diese Voraussetzungen, die Übung von Samatha und Vipassana, das eigentlich Hauptthema für uns ist, nicht möglich ist. Deswegen, wir müssen diese Voraussetzungen gut verstehen. Nur dann können wir uns erfolgreich mit Samatha und Vipassana beschäftigen. Gestern haben wir über Übung von Hütung der Indriyas, der Sinnen oder Fakultäten, wie man immer die Indriyas nennt, gesprochen, die basiert ist auf unaufgehörter Übung von Sati. Ohne Sati, Sati haben wir erklärt, wörtlich bedeutet Gedächtnis, indem man Schärfe des Geistes hat, was von Sati sich nicht trennen lässt. Wir haben erklärt, die Ursache von Sati ist feste Wahrnehmung. Es gibt keine Sati ohne feste Wahrnehmung. Deswegen, die Sati ist genau das, was dieser Affengeist, das im Leben so viele Probleme mit sich bringt, uns davon hüten kann. Und es ist auch, wie wir erklärt haben, die Ursache von Samadhi. Und es ist auch, was sehr wichtig für uns jetzt ist, es ist auch die Grundlage für Weisheit. Der Aspekt von Weisheit wird hier mit Sampajanya, Wissensklarheit, erklärt. Also Sati ist die Voraussetzung auch für Samadhi, auch für Weisheit. Weisheit im Sinne von Sampajanya, Wissensklarheit. Wissensklarheit heißt, dass man voll bewusst ist, wie wir schon erklärt haben, was für uns nützlich ist, was geschickt ist. Man wird nie unpassende Objekte anpassen, indem man Wissensklarheit übt. Wenn man es macht, wird man sich es gleich merken können und zurück zu Konzentrationsobjekt kommen. Und der wichtigste Aspekt von Sampajanya, von Wissensklarheit, haben wir schon gestern erklärt, ist Asamoha Sampajanya, Nichtverblendung. Nichtverblendung ist nichts anderes als Weisheit. Und hier Sammoha heißt, wieso wie Sampajanya. Sam heißt, dass wir die Sachen zusammen verstehen, die Zusammenhänge verstehen. Und Sam hat auch Bedeutung, dass wir sie richtig verstehen, nicht verdreht, verdreht. Ja? Nicht verdreht. Nicht im Sinne von Ayoniso Manasikara, sondern im Sinne von Yoniso Manasikara. Wenn Erkenntnis von dem Objekt verdreht ist, übt man Ayoniso Manasikara. Wenn die Natur des Objektes wahrheitsgemäß geschätzt wird, übt man Yoniso Manasikara. Und der Unterschied zwischen Ayoniso Manasikara und Yoniso Manasikara ist die ganze Welt, ist der Unterschied zwischen heilsamen und unheilsamen, zwischen wahren und nicht wahren, zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit. Also die Aufgabe von dem Übenden der Kunst von Shamatha und Vipassana lernen möchte, ist, dass er das versteht, was Yoniso Manasikara ist und was Ayoniso Manasikara ist. Wenn Yoniso Manasikara vorhanden ist, was ist der Zustand? Man wird sich nicht mit irgendwelchem Objekt in der Welt verstehen können, im Sinne von Beständigkeit, im Sinne von etwas, was volle Befriedigung bringen kann und etwas, was ich ist oder mir gehört und etwas, was in seine Natur selbst rein ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und diese heißt Avipalasa, nicht Verdrehung des Geistes. Verdrehungen, gibt es drei Sorten von Verdrehungen. Verdrehungen von Wahrnehmung, indem man eine Schlange sieht, wo sich nur ein Seil befindet. Verdrehung von Geist im Sinne von Unterscheidung, indem man das, was vergänglich ist, unterscheidet als das, was beständig und immer bleibt. Und in dem, was ohne Ich ist, ohne Kern ist, man eine beständige Kern, beständige Ich sieht und sich es appropriiert in diesem Sinne. Natürlich, Avipalasa ist genau das Gegenteil. Wenn der Geist nicht verdreht ist, er sieht in der Welt nichts Beständiges, er sieht in der Welt nichts, was völliges Befriedigung bringen kann, und er sieht nichts in der Welt, was ich ist oder was dem Ich gehört. Das ist dann Wesen von Asamoha Sampajanya. Und wie sich das manifestiert, haben wir schon gestern angefangen zu erklären, in Erklärung von den vier Ghanas, vier Nichtdichtungen, der Michael hat mich korrigiert, sondern Verdichtungen, die, wenn man sie gelöst hat, man wird imstande sein, die wahre Natur von Ichlosigkeit, von Kernlosigkeit, von allen Phänomenen wahrnehmen können. Dann die Illusionen allmählich können sich lösen. Dann haben wir angefangen zu erklären, die drei Sachen, die man bewusst sein muss, damit man diese vier Verdichtungen imstande wird zu lösen. Und das haben wir nur die Namen genannt, aber nicht erklärt. Und dann werden wir, wenn wir das erklärt haben, werden wir uns wieder mit dem Text beschäftigen und ein bisschen sehen, nicht zu viel, weil wir haben noch viel zu lernen. Auch das, was ich gesagt habe, in Bezug auf Text verstehen, versuchen. Also die drei Sachen sind, wie ich gesagt habe, Mula Parinya, Agantuka Parinya, Tavat Kalika. Was heißt Mula Parinya? Mula heißt Wurzel. Wurzelerkenntnis ist Erkenntnis, wie eigentlich unsere Wahrnehmung, unsere Erkenntnis funktioniert. Indem man noch nicht starke Konzentration hat, man ist nicht bewusst von diesem Erkenntnisprozess in allen Einzelheiten, aber man soll trotzdem klar verstehen, nur dann wird man imstande sein, im Zustand von nicht verdrehten Wahrnehmung, Geist und Ansicht bleiben. Was heißt dann Mula Parinya? Das heißt, wenn wir einen sinnlichen Objekt erfahren, sagen wir zum Beispiel Farbe, was passiert da? Damit wir die Farbe durch Auge wahrnehmen können, wir müssen den Geist zu dem Objekt lenken, zu der Farbe lenken. Dann entsteht Erkenntnisprozess. Wenn wir nicht den Geist zu der Farbe lenken, entsteht nicht Erkenntnisprozess. Deswegen, Objekt muss da sein, Aufmerksamkeit muss da sein, Objekt muss klar genug sein, damit Erkenntnisprozess zustande kommt. Und wenn der Objekt Auge berührt, die Indriyas, die Fakultät berührt, dann der Geist erst wendet sich zu dem Objekt. Das ist Anfang von Erkenntnisprozess. Damit er sich wendet zu dem Objekt, der Wunsch muss da sein. Dann, nachdem dieser Wunsch da ist, der Geist oder gleichzeitig mit dem Wunsch, der Geist wendet sich zu dem Objekt, dann wird der Objekt wenn es Farbe ist, in Auge reflektiert, wenn es Geräusch ist, in Ohr reflektiert, im nächsten Augenblick. Dann wird es durch Geist akzeptiert und untersucht. Dann wird der Geist entscheiden über das Objekt und dann wird erst zu wahren Erkenntnisprozess im Sinne, dass der Geist geht durch das Objekt im Sinne von, das ist das, das ist nicht das, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und so weiter. Und dann geschieht, solange der Geist sich mit dem Objekt wendet, muss er immer wieder durch diesen Prozess durchgehen und fällt Grundlage der Bewusstsein und wieder wendet sich an Objekt, solange der Erkenner sich zu dem Objekt wendet. Wenn das Objekt ist ein geistiges Objekt, dann natürlich dieses Objekt kommt von Geist selbst. Nachdem wir haben durch Auge oder durch Ohr und so weiter Objekt wahrgenommen, dann wird er erst durch Geist bearbeitet. Es gibt zwei geistige Prozesse. Geistige Prozesse, sogenannte geistige Prozesse, die Sinnenerfahrungen folgen, und unbeständige oder unabhängige Geistesprozesse, die kommen von Geist selbst. Diese zwei Sorten von Geistesprozessen gibt es. Und die Befleckungen des Geistes, so Begierde, Hass, erscheint nicht wesentlich in den Sinnenprozessen, es erscheint nur in den Geistesprozessen. Das ist wichtig zu erkennen. Die Augen in der Tat haben keine Fähigkeit zu unterscheiden zwischen gut und schlecht, gefällt mir, nicht gefällt mir. Deswegen keine starke Befleckungen des Geistes können kommen im Prozess von Wahrnehmung durch die Sinnen. Die kommen nur durch Prozess von Bearbeitung von dieser Wahrnehmung in geistigen Prozessen. Dann auch diese Sinnenprozesse haben, wie ich immer betone, haben keine Möglichkeit, Konzentration zu entwickeln oder Weisheit zu entwickeln, die einfach unterscheiden Objekt. Und das ist alles. Nach den sinnlichen Prozessen kommen dann unendliche geistige Prozesse. Dann dreht sich der Geist wie Butter, wenn man produziert. Und je stärker diese Wille, Kraft oder Wille zu dem Objekt, desto mehr wird sich diese Butter im Geiste drehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann, wenn das Objekt von Geist, wenn Sinnenobjekt erfahren wurde, fällt sozusagen zurück zur Grundlage des Bewusstseins, Geist, und dort wird er lange, lange Zeit bearbeitet. Dieser Wahrnehmungsprozess durch die Sinnen eigentlich dauert nicht lange. Diese Bearbeitung durch geistige Bewusstsein, die dann Konzepte bearbeitet und den Sachen Konzepte gibt, sind dann lange Prozesse, in denen die Befleckungen des Geistes entstehen. Indem wir nicht klar diese Prozesse unterscheiden, dass wir nicht klar unterscheiden, erst gibt es Wunsch nach dem Objekt, dann kommt Objekt, dann wird der Objekt akzeptiert, untersucht und geschätzt. Dann entscheidet man Geist über Natur des Objektes, und danach dann kommen entweder wahrheitsgemäßige Bearbeitung im Geistes oder einfach Fantasien über Objekt. Und alle diese Sachen dann entstehen über sozusagen Konzepten von den Objekten. Die Unreinheiten des Geistes entstehen in Bezug auf die Konzepten. Was geistige Unterscheidung wahrnimmt, sind die Konzepte. Das ist der Hauptinhalt von geistigen Unterscheidung. Und auf den Konzepten dann entstehen Wahrnehmung von den Konzepten, Unterscheidung von den Konzepten, Gefühle gegenüber den Konzepten, dann entstehen diese Ketten von unreinen Gedanken. Also dieser Prozess von Wahrnehmung sozusagen ist eine Kette. Diese Kette, so, die ist nichts anderes als Gesetz von bedingten Entstehung. Erst muss sich der Geist zu dem Objekt wenden, dann wird Objekt in Fakultät reflektiert. Ob wir es wollen oder nicht, wenn wir sich zu dem Objekt wenden, er wird dann, wenn es Farbe ist, er wird nächsten Moment in Auge reflektiert, dann wird ihn Geist akzeptieren, er wird reflektieren, ob wir das wünschen oder nicht, er wird einfach reflektiert. Das ist Gesetz der Erkenntnis. Und wenn er reflektiert wird, wird er dann vom Geiste absorbiert und wird er untersucht, der Geist wird über ihn erscheinen, entscheiden. Und dann kommt es zu Erkenntnisprozess. Dann fällt der Geist wieder zu Grund, sozusagen Grundlage des Geistes, Grunderkenntnis, die genannt ist Bhavanga. Das ist die Ursache von unserer Existenz. Wegen dieser Geist sind wir geboren und wir werden wieder wegen diesem Geist wiedergeboren. Das ist dieses Grundbewusstsein, ist der letzte Geist, das uns verlässt, wenn wir sterben, und wieder der erste Geist, das erscheint, wenn wir wiedergeboren sind. Und von diesem, in diesem Geist sind dann gespeichert unsere Erinnerungen. Und durch diese Erinnerungen und durch diese vergangenen Erfahrungen, wir dann schätzen die Objekte. Dasselbe Objekt, das für einen keinen Einfluss hat, wird dann großen Einfluss für anderen haben, indem wir alle anderen Samen von vergangenen Erfahrungen im Geist gesammelt haben, durch andere Sorten von Willen. Jetzt, wichtig ist zu verstehen, dass dieser Prozess von Erkenntnis ist ein automatischer Prozess. Und dieser Prozess, wenn man über ihn nicht verblendet ist, ist Prozess von Momenten von Entstehung und Vergehen. In diesem Prozess von Momenten von Entstehung und Vergehen, in der Tat, gibt es keinen Platz für Unreinheiten des Geistes. Diese Unreinheiten des Geistes kommen von dem Geist selbst. Indem die Momente der Erkenntnis gleich entstehen, vergehen. Der Geist hat keine, in einem Moment, er hat gar keine Fähigkeit zu unterscheiden, das ist eine Frau, das ist ein Mann, das ist ein 500 Euro Papier, das ist 5 Euro Papier, das ist ein Auto. Diese Sachen kommen nur durch die Konzepte, die dann im Geiste gespeichert sind. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, wenn man das sieht und versteht, wird man auch sehr, sehr klar sehen können, diese Agantuka Parinya, dass diese diese Unreinheiten des Geistes sind einfach bedingte Entstehung in die Ketten von Wahrnehmungen. Die entstehen nicht in einem Moment von sich wenden des Geistes, nicht im Moment von Reflexion des Objekts in Fakultät, nicht im Moment von Empfang des Objekts im Geiste, nicht im Moment von Untersuchung, nicht im Moment von, die kommen nur dann in aktiven Prozessen von Erkenntnis, wenn der Geist dann zurück die Objekte gearbeitet hat, zurück zu seinem Platz gekommen ist und dann bearbeitet die Konzepte über das, was er erfahren hat. Das ist, wenn man das sieht, dann sieht man sogenannte Agantuka, Agantuka heißt zufällige Natur von Unreinheiten des Geistes, die sozusagen streng gesagt in jedem Moment der Geist entsteht und vergeht, die gehören nicht zu dem Prozess von Erkennung des Objekts selbst, die erkennen zu dem Moment von Bewertung von dem Objekt durch Konzepten. Und sozusagen, wenn man diesen Prozess so sieht, so wird erklärt, zum Beispiel im Kommentar zu Samanyafala Sutta, dann in dem der Prozess von Erkenntung ist eine Kette von Momenten von Erkenntnis, nichts anderes als das. In diese Kette, so wie in eine Familie, die zusammengebunden ist, ein Mitglied der Familie stirbt nach dem anderen. Erst stirbt Großvater, dann Großmutter, dann Vater, Mutter, Kinder, Enkelkinder. Alle sterben in diesem Erkenntnisprozess ein Moment nach dem anderen. Deswegen, so der Kommentar zu Samanyafala, wenn man sich über das freut, dann ist die Freude nicht am Platz. Man hat verplatzt die Freude. Man hat verplatzt die Freude. Wenn man sich freut und weiß, dass das alles nur Bearbeitung von Konzepten, dass es nicht gehört zu dem wahren Prozess von Erkenntnis, wird man sich dann nicht mehr mit diesem Prozess identifizieren können und wird dann imstande sein, es neutral zu betrachten, als vergänglich, als nicht verbunden mit dem, was uns Zufriedenheit bringen kann, und als ichlos. Nur dann, wenn man so davon sich entfernt hat, wird man dann imstande sein, die wahre Natur der Dinge zu sehen. Ohne Verblendung, ohne Verdrehung im Sinne von beständig ewige Glück bringend und ich. Das heißt, Erkenntnis von den Objekten und Objekt und Subjekt von Wahrnehmung, nichts anderes als Kette von Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick der Wahrnehmung. Wenn man dann das klar gesehen hat, dann kommt man zur Erkenntnis, dass wir gesagt haben, dass die Momente von dieser Erkenntnis sind zusammengesetzt, die Bestandteile von diesen Momenten von Erkenntnis sind zusammengesetzt von vielen, vielen Faktoren. Und alle diese Faktoren, wie wir erklärt haben, haben andere Funktionen. Wenn wir sie als eine Funktion erfahren, das ist nur Teil von unserer Verblendung. Wenn man das sieht, dann wird man sich von den Prozessen von Erkenntnis, dann wird man an die Prozesse von, wann, dann wird man imstande sein, an die Prozesse von Erkenntnis nicht mehr anhaften. Wenn man nicht mehr an die Prozesse von Erkenntnis anhaftet, wird man dann imstande sein, loslassen. Und jetzt lesen wir den Text, damit wir sehen, wie das hier erklärt wird. Also, solange man sich mit den Bestandteilen von Erkenntnisprozessen identifiziert, kommt man immer, wie immer man sich identifiziert, kommt immer ein Problem. Dass wir nicht dieses Problem sehen, ist nichts anderes als Verblendung. Wie immer man an diese Prozesse reagiert, wenn man sie an sie als ich und gehört mir reagiert, man wird immer in Unbequemheit beraten müssen. So wie einer, der kommt zu einem Haus, wo jeder stirbt und er freut sich, dann die anderen, die beim Sterben sind, werden nie davon erfreut sein. Und sie werden ihn bestimmt aus der Tür wegwerfen. Da ist eine sehr berühmte Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Es gab einen sehr begabten Musiker, der, obwohl er sehr begabt ist, und der Geist ist sehr, sehr begabt, er kann viele Sachen machen. Aber obwohl er sehr begabt, der Musiker war sehr begabt, aber er, immer wenn er irgendwohin kam, er spielte nicht das richtige Stück. Dann, was passierte, wenn er, gab es diese Musiker, in dem er zu einer Hochzeit kam und er dachte über die Traurigkeit der Welt. Dann er kam zur Hochzeit und fängt an, sehr trauriges Stück zu spielen. Dann die Hochzeitsgäste werfen Tomaten auf ihn, obwohl er sehr talentiert ist und spielt sehr gut. Er wird beschimpft und geschlagen. Dann okay, dann der begabte Musiker geht dann zu Begräbnis und er behält das in Bewusstsein, was da passiert ist bei der Hochzeit. Aber indem er nicht bewusst ist von der Lage, er kommt zu Begräbnis. Na gut, wenn Sie das wollen. Dann wird er wieder, der Arme, wieder geschlagen, wieder geschimpft. Und so ist es genau mit den Geistesprozessen. Wenn man nicht davon bewusst ist, dass sie unbeständig sind, leidvoll in Natur und nicht dem Ich gehört, wird man immer irgendwie geschlagen, irgendwie geschlagen. Also, wenn Sie weiter geschlagen werden möchten und geschimpft, bitte machen Sie weiter. Wenn Sie mal nicht mehr geschlagen und geschimpft werden möchten, bitte, bitte üben Sie Asamoha Sampajanya. Und wie kommt es hier in unserem Text? Was gibt es noch zu tun, Bhikkhus? Ihr solltet euch so üben. Wir wollen von Achtsamkeit und Wissensklarheit erfüllt sein. Das ist so. Ich lese welche Übersetzung. Ist das das Gleiche, was Sie haben oder nicht? Mit klarem Bewusstsein. Ich habe zwei Übersetzungen. Muss ich. Seite 305. Ich habe ein bisschen. Okay, okay, da, das, was wir alle haben, glaube ich. Was ist aber, ihr Mönche, noch mehr zu tun? Mit klarem Bewusstsein wollen wir uns wappnen. Na prima, was er übersetzt hat. Okay, er hat vergessen Sati. Sati ist da. Sati Sampajane Kim Kimcha Sati Sampajanyena Samanagata Bhavisama. Was ist in ihr Mönche noch mehr zu tun? Mit klaren Achtsamkeit und Bewusstsein wollen wir uns wappnen. Hier kommt Achtsamkeit mit, obwohl er spricht von Übung, von Sampajanya, Wissensklarheit. Er bindet das mit Achtsamkeit. Warum? Weil Achtsamkeit und Wissensklarheit sich nicht trennen lassen. Die Achtsamkeit, gestern haben wir schon erklärt, wenn Weisheit oder Wissensklarheit ist das Schwert, wenn man keinen Griff hat, wird man sich wohl nicht mit diesem Schwert richtig beschäftigen können. Und Sati ist das, was Weisheit zum Ausdruck bringt. Wir haben schon gesagt, Sati, unter anderem, wie Melinda Panya erklärt, ist Suche nach dem, was vorteilhaft ist und was geschickt ist. Das bindet die zwei immer zusammen. Deswegen, wir haben auch gesprochen von Aspekt von Wissensklarheit im Sinne von Wissen, was nützlich ist und Wissen, was geschickt ist. Mit klarem Bewusstsein wollen wir uns wappnen. Klar bewusst bei Kommen und Gehen. Abhikante Patikante Sampajana Kari. Abhikante Patikante Sampajana Kari. Kommen und Gehen, das ist nicht ganz Kommen und Gehen, wie hat der andere übersetzt. Wo wir wollen Wissensklarheit handeln beim Hingehen und Zurückgehen. Das ist besser. Das ist genau, was das bedeutet. Hingehen und zurückgehen. Was heißt das? Wenn wir gehen, was geschieht da? Was ist Gehen? Der buddhistischen Lehre nach, wenn wir Körper bewegen, das heißt Kaya Vinyati, Manifestierung des Geistes durch Körper. Wenn wir sprechen, das ist Manifestieren des Geistes durch Sprache. Genauso wie Atmen, diese Bewegung des Körpers oder was immer gestern wir machen mit dem Körper, ist Manifestierung des Geistes. Wenn wir sprechen, ist es auch genauso Atmen, nichts anderes als Manifestierung des Geistes. Sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, wenn wir gehen, erst muss entstehen ein Wunsch zu gehen, dann bewegt sich der Körper, dann sind wir bewusst von Bewegung von dem Körper. So passiert gehen. Und der Übende, in dem er geht, er muss bewusst davon sein, ob diese Gehen nützlich ist, ob es geschickt ist, ob es mit Konzentration verbunden ist Und nur mit Konzentration wird er dann imstande sein, zu unterscheiden, dass es sich um einen Prozess handelt, in denen die Objekte sich ändern. Objekt ist andere beim Heben des Fußes, wird andere, indem man Fuß dehnt oder schiebt, indem man wieder Fuß nach unten. Wenn man Fuß hebt, kommen die leichten Elemente zum Ausdruck. Luft und Feuer, wenn Fuß unten geht, dann kommen die schweren Elemente zum Ausdruck, Erde und Wasser. Andere Elemente werden durch andere Geistesvorgänge erkannt. Deswegen Gehen gehört nicht einem selbst, sondern es sind einfach Prozesse von verschiedenen Geistern, die in Ketten entstehen. Alokite, vilokite, sampajanya kari. Klar, bewusst bei Hinblicken und Wegblicken. Wieder, das ist genau dasselbe, wenn man erst muss Wunsch entstehen, ich will da das sehen, dann dreht sich Kopf in diese Richtung, dann kommt es zu Prozess. Dieser Prozess von Drehen des Kopfes ist ein anderes Prozess, Prozess von Sehen des Objektes ist ein anderer Prozess. Prozess von Unterscheidung von dem Objekt, ich mag das oder ich mag das nicht, ist wieder ein anderer Prozess, der nicht an das, was gesehen, nicht mehr das, was gesehen ist, sondern das Bild davon, Konzept davon ist. Deswegen der Arahat Nanda, der auch zur Familie von Buddha gehört hat, denn dem Buddha auf Wunsch von Ananda zu Mönch gekehrt hat, indem er ihm die schöne Frauen im Himmel gezeigt hat, die Apsaras, damit er ihn weg von seiner Fiance sein Geist weglenkt von seiner schönen Fiance, in die er verliebt war, dann kennen Sie diese Geschichte, Soundarananda, eine der schönsten Geschichten von Ashwagosha. Der Nanda dann, indem er warum ist er Mönch geworden? Weil er wollte die Apsaras im Himmel genießen, die der Buddha ihm gezeigt hat. Dann, wenn Ananda ihm sagt, warum ist er Mönch geworden, fragt ihn, dann schämt er sich und gibt sich Mühe. Wie gibt sich Mühe? Indem, wenn er nach einem Objekt blickt, er mit ganzem Körper, er dreht um und ist bewusst von dem ganzen Prozess, wie er sich zu dem Objekt dreht, welche Prozesse von Wahrnehmung entstehen. Dadurch ist er dann Arahat geworden. Deswegen der Buddha dann pries ihn als zwischen den Schielen der einer, der mit größtem Eifer diese Sampajanya, Wissensklarheit, geübt hat. Wenn er Kopf gedreht hat, hat er den ganzen Körper gedreht. Und so weiter. Alle diese Sachen während wir wollen Wissensklarheit handeln bei Beugen und Strecken der Glieder. In den Kommentaren gibt es verschiedene Geschichten. Zum Beispiel der Lehrer in Sri Lanka, der hat, als er seine Schüler lehrte, der hat die Hand gehoben und wieder zurück und noch einmal gehoben. Dann die Schüler fragen ihn, warum, Ehrwürdige, machen Sie so, zweimal heben Sie die Hand. Und er sagte, die erste Mal, als ich die Hand gehoben habe, habe ich das ohne Wissensklarheit gemacht. Dann hat er noch einmal und mit Wissensklarheit. So haben die Mönche geübt. Und Wissensklarheit bei Tragen der Robe und beim Umhertragen der äußeren Robe, Schale und so weiter. Was will er sagen? Diese Robe, Schale, unsere Kleider, unsere Sachen sind nicht lebendige Sachen. Es sind nur Elemente und was von den Elementen. Wir geben ihm dann Leben und Schätzung durch Konzepte. Und was wir dann anhaften, sind nicht die wahre Wahrnehmung von den Dingen, die Elemente und so, sondern sind die Konzepte, die damit verbunden sind. Und die sind ganz andere für andere Wesen. Je nach Karma haben wir andere Konzepte. Das, was wertvoll für einen ist, ist unwertvoll für einen anderen. Was ist noch wichtig? Essen und so weiter und zu Toilette gehen. Alles das sind nur Prozesse einfach. Das mit dem Geist, dass wir Nahrung einnehmen, ist nicht der Geist, mit dem wir die Nahrung kauen, mit dem wir Nahrung schlucken und dann die Auch wenn wir zur Toilette gehen und so weiter, nur alles sind nicht, ist nichts anderes als nur Prozesse. In diesen Prozessen kein Platz für ich, kein Platz für etwas, was mir gehört. Es gibt viele Geschichten, die in den Kommentaren gegeben, die das erklären, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir verstanden. Indem wir wollen uns mehr mit Samadhi beschäftigen, gehen wir dann zur nächsten Übung, nächste richtige Strebung, und das ist dann Beseitigung von den 5 Hindernissen. Ich habe nur eine Frage. Bei den Gefühlen hat es geheißen neutral, und das neutrale Gefühl fördert die Verblendung. Bitte? Das neutrale Gefühl fördert die Verblendung. Ja. Ja, das ist ganz klar. Ich erkläre. Neutrales Gefühl ist immer verbunden mit nicht klaren, meistens ist verbunden mit nicht klaren Wahrnehmung von dem Objekt. So wird erklärt in den Schriften. Wir wissen sehr klar, wenn wir ein angenehmes Objekt empfangen. Das wissen wir sehr klar. Wir wissen auch sehr klar, wenn wir unangenehmes Objekt in Empfang bringen. Das wissen wir sehr klar. Aber wir wissen nicht klar, wenn wir nicht angenehmes und nicht unangenehmes Objekt erklären. Wie wird es erklärt? Zum Beispiel ein Jäger, der jagt nach einem Reh. Und er sieht, er folgt, er will diese Reh fassen und er folgt die Spuren von dem Reh. Dann er folgt die Spuren von dem Reh und er weiß, hier ist der Reh, hat er durchgelaufen. Dann kommt er zu einem Felsen. Dann er kann nicht mehr die Spuren von dem Reh folgen. Dann was macht er? Er geht um Felsen und sieht, wo die Spuren weitergehen. Genauso, wir wissen, dass meistens in dem neutrales Gefühl mit nicht klarem Objekt verbunden ist, wir wissen sehr klar, dass hier war angenehmes Gefühl, jetzt ist ein anderes Gefühl, unangenehmes Gefühl. Und inzwischen, was war, dann sehen wir nicht klar. Und dann, indem wir weitergehen und zurückkommen, wir verstehen, aha, inzwischen war ein unklares Gefühl. In diesem Moment von unklarem Gefühl, was geschieht? Derjenige, der nicht Wissensklarheit übt und nicht Achtsamkeit übt, er hat Langeweile. Indem er Langeweile hat, er wird Aufregung haben. Aufregung, Langeweile, Schlaf, Unsensitivität, das ist nichts anderes als Ausdruck für Nichtwissen. Deswegen, solange man nicht Realisation gemacht hat, wird angenehmes Gefühl mit Zuneigung verbunden, unangenehmes Gefühl wird mit Abneigung verbunden und neutrales Gefühl wird mit Verblendung verbunden, indem es wenn wir nicht Konzentration, Achtsamkeit und Wissensklarheit üben, mit Langeweile oder mit Aufregung, mit Suche nach, nach Aufregung oder mit einfach mit Mattheit und Trägheit verbunden wird. Mattheit, Trägheit, Aufregung ist nichts anderes als klare Ausdruck von Verblendung. Obwohl Verblendung auch existiert mit Abneigung und Zuneigung, es kommt am klärsten zum Ausdruck in Trägheit, Mattheit und in Aufregenheit. Und jetzt kommen wir endlich zu für uns wichtigste Teil von in dieser Kette von richtigen Streben, das unmittelbar damit verbunden ist, was hier gemacht wird. Aber was hier gemacht wird, wird nie erfolgreich, wenn wir nicht richtig das, was früher gesagt wurde, verstehen. Und das ist dann das Aufgeben der Hindernisse. Wie wir schon gesagt haben, solange wir unser Geist mit 5 Hindernissen versehnt ist, wir werden nie Zugang zu tieferen Zustand von Samadhi oder von Vipassana haben können. Es ist Unmöglichkeit. Also die 5 Hindernisse in sozusagen Beseitigung von 5 Hindernissen ist dann die Voraussetzung für Wahrnehmung der Dinge, wie sie wirklich sind. Und die Wahrnehmung der Dinge, wie sie wirklich sind, ist aufgrund von Samadhi natürlich. Deswegen, die werden erklärt, besonders in Bezug zu Samadhi. Obwohl, in der Tat, sie sind die Voraussetzung für Sehen der Sachen, wie sie wirklich sind. Das ist wichtig zu verstehen. Nur der Geist in Samadhi kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und der Geist in Samadhi ist immer von den 5 Hindernissen frei. Deswegen die Erklärung von den 5 Hindernissen kommt vor Erklärung von Samadhi. Aber es ist auch sehr klar zu verstehen, dass die Vipassana wird auch nicht funktionieren können, solange die 5 Hindernisse da sind. Deswegen nur Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pasati, nur der Geist, der konzentriert ist, kann sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Und in Abhidhamma natürlich, die Konzentration wird erklärt als die 8 Samapatis, die 8 Stufen von Versenkung. zu diesen 8 Stufen von Versenkung natürlich kommt noch sogenannte Kanika Samadhi, die momentare Samadhi. Aber damit man momentare Samadhi üben kann, muss man unbedingt mindestens die Stufe von angrenzenden Samadhi erreicht haben. Sonst wird man nicht imstande sein, zu sehen die Geistesprozesse. Und dann die Vipassana bleibt immer nur an Oberfläche. Was gibt es noch zu tun? Da zieht sich ein Bhikkhu an eine abgeschiedene. Lesen wir denselben Text oder lese ich was anderes? Ich habe zwei Texte. Ja? Was anderes? Wie hat der. Nee, das ist derselbe. Ja? Was ist aber in Mönchen noch mehr zu tun? Ah, da habe ich das. Das, was Sie haben, ist bestimmt das. Was ist aber Ihr Mönche noch mehr zu tun? Da sucht Ihr Mönche, der Mönch, einen abgelenkten Ruheplatz auf. Ist das, was Sie haben? Ja. Wichtig ist zu verstehen, was sich hier nicht erklärt ist. In Samanya Phala Sutta, wo auch diese Kette erklärt wird, ein bisschen anderes, nach Übung von Wissensklarheit kommt Santuti. Santuti heißt Zufriedenheit. Was heißt Zufriedenheit? Indem man Achtsamkeit und Wissensklarheit geübt hat, wird man sich dann nicht mehr so viel mit Objekt und Subjekt identifizieren können. Dann wird man Abstand haben. Und was in Abhidhamma wird gesagt, was ist die Voraussetzung für Samadhi? Abhidharma Kosha erklärt 4 Voraussetzungen. 4 Wenn ist Samadhi leicht, fragt Vasubandhu, der Autor von Abhidharma Kosha. 4 Denjenigen, der Santuti hat, Zufriedenheit, der Alpechata hat, der hat wenige Wünsche und der gehört zu, denn der hat die 4 Aryavamsa. Was sind die 4 Aryavamsa? Er ist zufrieden mit der Kleidung, das er hat, er ist zufrieden mit der Wohnung, das er hat. Er ist zufrieden mit dem Essen, das er hat, mit den und er findet Freude an Meditation und an Bekämpfen von den Unreinheiten des Geistes. Für solchen wird dann Übung von Samadhi leicht. Und was ist die Voraussetzung für Übung von Samadhi? Erst Kaya Viveka. Was heißt Kaya Viveka? Die Abgeschiedenheit. Viveka heißt Abgeschiedenheit, wird übersetzt. Es gibt, wenn man in Samadhi ist, übt man Kaya Viveka und Chitta Viveka. Kaya Viveka, Abgeschiedenheit, kann man sagen. Hier steht abgelegenen Ruheplatz. Abgeschiedenheit. Man soll Abgeschiedenheit haben von den Wünschen an fünf Objekte der Sinnen, an schöne Farben, an schöne Geräusche, an Farben. Wir haben schon gesagt, dieser Geistesprozess fängt an mit Wunsch. Solange man Wunsch hat nach Farben, nach Geräuschen und so weiter, wird man sich nicht im Inneren von Geist konzentrieren können. Und solange der Geist sich draußen wendet, wird er nicht imstande sein, Samadhi und Weisheit zu üben. Samadhi und Weisheit gehören Geistesbewusstsein. Sie gehören nicht Augebewusstsein, sie gehören nicht Ohrbewusstsein, sie gehören nicht körperliche Bewusstsein, sie gehören nur Geistesbewusstsein. Deswegen die Voraussetzung für Einspitzigkeit des Geistes und für Weisheit ist, dass man den Geist von den Einflüssen von fünf Sinnenobjekten isoliert. Das heißt Kaya Viveka. Viveka wörtlich heißt Isolation. Was heißt das? Das heißt nicht, dass man nicht bewusst ist, dass es ein Geräusch da ist. Das heißt, dass man nicht davon beeinflusst wird und nicht Aufmerksamkeit darauf lenkt. Man wird, wie wir schon erklärt haben, nur auf einen Objekt Aufmerksamkeit lenken, indem man in dem Wunsch für das Objekt entsteht. Sehr wichtig zu verstehen. Und die Voraussetzung von Samadhi ist, dass die Wünsche nach den fünf Sinnenobjekten in Hintergrund gehen und im Zustand von ganz, ganz tiefe Samadhi, was sehr schwer ist, dann auch verschwinden. Aber diese Verschwindung ist nicht Voraussetzung für Samadhi. In Samadhi kann man noch bewusst sein, in gewissem Sinne von Geräuschen, aber die werden nie auf den Geist Einfluss haben können. Dann, was sind die Hindernisse für Kaya Viveka? Wie haben wir Viveka übersetzt? Von Abgeschiedenheit. Es ist Mangel an Prayoga. Wie übersetzt man Prayoga? Mangel an Anstrengung. Unruhiger Platz, denn zur Ablenkung hier, deswegen ist es hier, wir sind im Haus der Stille und sollen wir uns nie von äußeren Dingen ablenken lassen. Und dritte Hindernis ist dann Unruhe des Geistes. Die müssen beseitigt werden, damit man die Kaya Viveka, Abgeschiedenheit des Geistes von den Sinnen ausdrücken, erfolgreich üben kann. Und was ist noch zusätzliche Voraussetzung? Das kommt jetzt, wir werden gleich sehen. Das ist feste Körperlage, feste Asana. Wie wird es erklärt? Was ist aber ihr Mönche noch mehr zu tun? Da ihr Mönche, der Mönch oder einfach der Strebende, es braucht nicht ein Mönch zu sein, einen abgelehnten Ruheplatz auf, einen Hain, den Fuß eines Baumes, eine Felsengrotte, eine Bergengruft, einen Friedhof, die Waldesmitte, ein Streulager in der offenen Ebene. Also einfach ein Ort, wo keine äußeren Störungen da sind. Nach dem Male, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, das ist dann natürlich für die Mönche, aber setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet. Das ist dann zusätzliche Bedingung für Isolierung des Geistes von Einfluss von den fünf Sinnen. Die Körperlage muss fest sein. Wenn Körperlage nicht fest ist, wird man sich immer mit dem Körper beschäftigen. Und wie wir wissen, einer, der unruhige Geist hat, obwohl er sitzt in sehr gemütlichen Sofa, er sitzt nicht eine Minute ruhig. Er wird immer so. Warum? Weil der Geist unruhig ist. Und außerdem in Sofa ist es nicht leicht, wenn er nicht trainiert ist, den Körper zu stabilisieren. Wenn es zu weich ist, er wird... Also die wenn der Körper feste Lage hat, ist es leicht für den Geist wach zu sein und sich Achtsamkeit und Wissensklarheit zu üben. Und nach der Visuddhimagga, was ich schon erklärt habe, ideale Sitz sind die gekreuzten Beine, aber es muss nicht sein. Was wichtig ist, dass die Säule soll gerade sein, wie Suddhimagga erklärt, wie 18 Minzen sollen die Wirbel aufeinander. Natürlich, das ist unmöglich, weil die Wirbelsäule ist ein bisschen, aber das gibt ein Bild von Wichtigkeit von gerade Wirbelsäule. Der Mensch unterscheidet und die Götter haben Privileg von Realisierung, indem sie Privileg von gerade Wirbelsäule haben. In diesem nähert sich der Mensch den Göttern. Diese äh, In Visuddhimagga wird gesagt, was ich schon zitiert habe, wenn man so sitzt, wie ist ideale Sitz, in dem die Sehnen, die Muskeln sind nicht krumm, sondern sind harmonisch ausgedehnt. Keine Krummheit von Sehnen und Muskeln. Uju. Wenn man das erreicht hat, dann was passiert, wie Suddhimagga erklärt, wenn man auch lange Zeit gesessen hat, die Laken, auf dem man sitzt, wird keine Falten haben. Das heißt, dass die, wie Visuddhimagga erklärt, das Gefühl des Körpers, wenn die Muskeln und die Sehnen nicht krumm sind, ist ganz anderes als Gefühl des Körpers und des Geistes, wenn die Muskeln und die Sehnen krumm sind. Ganz anderes Gefühl. Das muss man sich merken und damit arbeiten. Auf jeden Fall, dieser gerade Zustand der Wirbelsäule ist unmittelbar verbunden mit Zustand von Wachheit. Und nur wenn der Geist wach ist, ist er imstande, die Unreinheiten des Geistes wahrzunehmen und zu beseitigen. Also das sind die Voraussetzungen, Isolierung der Sinnen, das heißt Kaya, Isolieren des Geistes von den fünf Sinnen, was heißt Kaya Viveka, das einfach gemacht wird durch Übung von feste Lage des Körpers, und wie es weitergeht, erfahren wir morgen, was Chitta Viveka ist, was Isolierung des Geistes, erfahren wir morgen.